Kundgabe 6342. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.08.1955. Not soll zum Liebewirken anregen. Alles hilft euch zur Vollendung, was zum Liebewirken anregt. Es muss also notgedrungen missliche Lebenslagen geben, die den Mitmenschen veranlassen, helfend einzugreifen. Es muss Not und Elend, Kummer und Leid geben, damit dienende Nächstenliebe geübt werden kann. Es muss der eine den anderen benötigen, auf dass sich der Mensch durch dienende Nächstenliebe zur Höhe entwickeln kann. Dienen in Liebe ist das Grundgesetz, das erfüllt werden muss, will sich der Mensch vollenden. Der Mensch muss auf Erden erst zur Liebe erzogen werden, weil sein eigentliches Wesen als Folge des einstigen Abfalles von Gott ohne Liebe ist. Die göttliche Vaterliebe aber in jeden Menschen einen Liebefunken gesenkt hat, der nun im freien Willen entzündet werden soll und entfacht zu einem großen Liebefeuer. Der Wille des Menschen aber muss erst angeregt werden, was also geschieht durch die Not des Nächsten, die ihn erbarmen und zum Wirken in Liebe veranlassen soll. Es besteht keinerlei Zwang. Es muss sich der Mensch selbst berührt fühlen von der Not des Mitmenschen. Und er muss in völlig freiem Willen Hilfe leisten wollen, wodurch das innerliche Liebefeuer verstärkt wird und immer neue Nahrung sucht. Auf dass nun die Not des Mitmenschen sein eigenes Herz berührt, wird er oft in gleiche Lagen versetzt, um an sich selbst die Not zu erfahren und so wie ihm Hilfe geleistet wird, auch schon die Gegenliebe zum Helfer in ihm erwacht. Wo Liebe ist, kann keine Not herrschen. Lieblosigkeit aber ruft Not hervor. Auf Erden zwar wird die Liebe niemals in dem Maße geübt werden, dass die Not völlig behoben werden könnte, weil das Grundwesen der Menschen eben liebearm, wenn nicht ganz liebelos ist und der Erdengang als Mensch nur dem einen Zweck dient, die Menschen zur Liebe zu erziehen, weil nur die Liebe das Wesen umgestalten kann, wieder zu seinem Urwesen, zum Ebenbild Gottes. Dennoch könnten sich die Menschen auch ein leichteres Erdenleben schaffen durch Liebe wirken, durch ständiges Dienen in Liebe, weil dann auch viel Kraft ihnen zur Verfügung stehen würde, um nun alles zu meistern. Doch es dienet euch jegliche Not zur Vollendung, solange sie euch zur Liebetätigkeit anregt. Helfen wollen beweiset schon das göttliche Liebeprinzip. Dann ist der Mensch aus dem Bannkreis dessen herausgetreten, der bar jeder Liebe nur euren Untergang will. Ihr Menschen alle werdet die Not segnen, die euch veranlasste zum Liebewirken, die den Anlass gab zum Entzünden des Liebefunkens in euch. Und ihr werdet dereinst jede versäumte Gelegenheit bereuen, die für euch Fortschritt bedeuten konnte. Nur dienende Liebe verhilft euch zur Höhe, und selten nur würdet ihr solche üben, wenn ihr nicht Not um euch sehen und dadurch euch angesprochen fühltet. Doch zwangsmäßig wird nicht auf euch eingewirkt. Nur durch eigene Not und Hilfe euch die Wohltat einer rechtzeitigen Hilfe bewiesen. Und daraus auch werdet ihr ersehen, dass Not und Leiden gleichfalls Gnadenmittel sind, dass sie sein müssen, auf dass der Mensch sich übe in dienender Nächstenliebe. Denn es braucht der Liebefunke in euch Nahrung, damit er aufflammen kann zu höchster Glut. Und erst eine helle Lichtflamme verbindet sich mit dem Urlicht von Ewigkeit, was Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist, dass ihr euch mit der ewigen Liebe zusammenschließet. Amen.